WDR 5. Neugier genügt. Die Terrasse vor der Hütte von Alp Green ist schmal wie ein Handtuch. Zwei offensichtlich schwindelfreie Mädchen mit wilden, blonden Haaren turnen auf dem dünnen Holzgeländer herum. Ich heiße Jael, bin 8 Jahre alt und ich bin auf einer Alp. Ich bin Naomi, bin 8 Jahre alt und bin auf der Alp. Mama schaut zu den Schafen und ich helfe Alpen das Salz hochtragen oder das Essen zum Mittag. Oder ich helfe die Schafe zueinander treiben. Sie sind recht gut zu Fuß jetzt mit 8, können aber auch ganz gut alleine sein. Das heißt, wenn sie nicht wollen oder ausschlafen möchten, dann lasse ich sie in der Hütte. Dann schauen sie für sich, machen selber Feuer, hacken Holz, schauen den Hühnern, den Pferden, können einfach Kind sein und genießen. Und manchmal kommen sie mit, dann sind wir 8-9 Stunden weg. Mirja, die Mutter der Zwillinge, macht eine Ausbildung zur Schäferin. Ihr Praktikum hier oben auf der Alm dauert 3 Monate. Die Kinder haben dafür extra schulfrei bekommen. Es ist so schön hier, ja. Und viel mehr schöner als in der Schule. Ich lerne hier sehr viel Sachen über die Schafe. Von den Schafen ist hier nichts zu sehen. An dem Hang über der Hütte grasen Kühe und 2 Pferde. Die Schafe können bis zum Ende der Vegetationsgrenze rauf und sie gehen auch darüber hinweg eigentlich. Also ich sehe sie oft in Geröllfeldern ganz weit oben, wo es nur Felsen hat und so einzelne grüne Bänder mit sehr starken Kräuter, die dort oben noch wachsen. Zwar sehr kleine und ganz wenig, aber doch sehr nahrhafte Kräuter, die dort oben wachsen. Und die lieben das einfach, die ziehen bis 2800 Meter, ziehen die rauf. Die Hütte steht auf einer Höhe von etwa 2000 Metern. Hier gibt es keine Bäume mehr, nur würzig duftende Wildkräuter, Alpenblumen und Gras. Die nächsten Häuser sind weit unten im Tal. Zu Fuß eben eine Stunde rauf. Wir sind Hirten, wir gehen zu Fuß. Die S-Waren oder so, die lassen wir uns dann gerne auch hochtransportieren, wenn jemand kommt. Oder der Kuhhirte, der mit uns die Hütte teilt, der fährt auch mal runter mit seinem Motorrad und der hilft uns dabei. Auch wir haben Rucksäcke mit Lebensmitteln hochgeschleppt, als wir am Vormittag aufgestiegen sind. Bis dahin hatte ich Wanderstöcke für überflüssig gehalten. Aber auf den engen Pfaden am Hang können sie ganz praktisch sein, besonders beim Überqueren von Bächen mit rutschigen Steinen. Pascal und Noé begleiten mich hoch. Sie haben auch noch ihre Mountainbikes dabei. Pascal trägt seines überm Rucksack auf den Schultern. Noé strampelt auf seinem Bike den steilen Weg hoch. Ein ganz schöner Aufwand, um am Abend das Vergnügen zu haben, im Licht der Stirnlampe mit den Bikes den Berg wieder runter zu sausen. Der Weg endet an der Alphütte. Das alte Steinhaus ist so in den Hang gebaut, dass das Blechdach am hinteren Teil den Boden berührt. Ich bin zusammen mit Fabienne hier oben. Sie ist Hauptangestellte Hirtin hier. In der Hütte sind wir jetzt zu viert, also ich, Fabienne und die Kinder. Und Lorenz noch, der Kuhhirte. Wir kochen zusammen, wir helfen einander. Ja, ein schönes Team. Die Aufgabe der Hirten ist es, die Tiere der Bauern im Tal auf die Alm zu bringen und sie dort zu hüten, damit die Kühe und die Schafe den ganzen Sommer über hier grasen können. Herzlich willkommen auf Green. Uli, Noé, Pascal. Jael und Naomi zeigen mir das Haus. Das Wichtigste, die Vorratskammer. So ein Seil und Bretter drauf und dann das Essen hinauf. Und da hinten hat es ein Gestell, das ist manchmal auch Orangensaft oder Milch. Und da ist jetzt einfach unser Schulzimmer. Da hat es einen Tisch. Ein Holztisch, übersät mit Stiften und Büchern. darüber Wäscheleien mit Outdoorjacken und Hosen. Die Schäferinnen von heute tragen offenbar Funktionskleidung. In der Ecke ein schöner alter Ofen aus Eisen. Hier müssen die Kinder ihren verpassten Schulstoff selber erarbeiten. Da geht eine Stege auf. Und dann kommt man hier ins Zimmer. Da schlafe ich, da Jael. Da schlafst denn du? Die Betten, einfache Holzrahmen mit Matratzen, sind ziemlich hoch. Darunter ist Platz für die Hunde. Wir haben zwei Hunde dabei. Meine Hündin, die Gina, die ist jetzt 9-jährig. Und die hilft mir, die Schafe zu treiben. Das heißt, sie hilft sie mir zu schieben. Die andere Hündin, Oshala, die dabei ist, die ist 7-jährig. Eine Border Collie-Hündin, die weite Distanzen rennt, die den Instinkt hat, die Tiere zu holen. Das heißt, ich kann sie schicken und sage ihr, hol sie mir. Und dann bringt sie die Tiere zu mir. Ich bin 29 Jahre alt jetzt, arbeite sonst als Waldspielgruppenleiterin. Mein Geldjob ist noch ein Verkäuferinnenjob in einem Bergsportgeschäft, wo ich auch mit Leuten Kontakt haben darf, die gerne draußen sind. Nach einer kurzen Pause geht es schon wieder bergauf, zu den Schafen. Pascal und Noé lassen die Bikes in der Hütte. Kein Weg, kein Zaun weit und breit. Wir klettern über alpine Buckelwiesen und Steine. Hin und wieder piepst ein Murmeltier. Wir gehen mitten durch eine Herde von Kühen, die hier frei herumlaufen. Lorenz kommt nicht. Lorenz! Der Kuhhirte Lorenz ist ein knarziger Typ. Groß, kräftig, wortkarg. Wind und Wetter haben tiefe Spuren in seiner Haut hinterlassen. Er könnte glatt in einem Alpenkrimi mitspielen. Ja, also wo hinten auf der blauen See war. Und genau dort ist... Eine Hündin startet los. Sie scheint die Kühe mit den Schafen zu verwechseln. Wie verrückt versucht sie, die Tiere zusammenzutreiben. Die Befehle, die Mirja dem Hund zuruft, klingen nicht gerade Schweizerdeutsch. Oshala versteht nur Portugiesisch. Sie hat lange Zeit in Portugal gearbeitet. Und jetzt ist sie hier auf unserer Alp und ich habe die paar Kommandos geübt und mir auf die Hände geschrieben, sodass ich sie dann irgendeinmal auswendig kenne und jetzt läuft es von selbst. Angst scheinen die Kühe nicht zu haben. Im Gegenteil, sie kommen bedrohlich nahe. Was mache ich, wenn sie mich stürmischer begrüßen, als mir lieb ist? Dann hebst du den Stock und schaust mal, ob das was bringt. Und wenn nicht, dann haust du ihr eins auf die Nase. Und wenn das auch nichts bringt, dann springst du davon. Das sind ja die Kälber, die sind unheimlich interessiert. Die wollen einfach schauen und schnuppern und schlecken und so. Aber bei den Kühen mit den Kälbern muss man schon vorsichtig sein. Weil die verteidigen dann einfach und kommen. Während wir weiter hochgehen, zeigt Mirja mir immer wieder Ziegen oder andere Tiere an entfernten Berghängen. Erkennen kann ich nichts. Über den Köpfen, dort sind so schwarze Punkte. Punkte? Was für Punkte? Ich sehe nur Berge. Nichts als Berge. Hier oben in ca. 2500 Metern Höhe sind wir umgeben von Gipfeln. Hinter der ersten Bergkette erhebt sich noch eine und dahinter noch eine. Wie spitze Wellen in einem unendlichen graugrünen Meer, das sich irgendwo im himmlischen Dunst auflöst. Endlich kommen die Schafe in Sicht. Dunkelbraune und weiße Wollknäuel bewegen sich auf erstaunlich dünnen Beinchen den Hang rauf und runter. Jael packt eine Tüte aus ihrem Rucksack. Salz für die Schafe. Sie geht noch gucken, wo die anderen sind, Mama. Auch Mirja hat Salz ausgepackt. Sie hält es einer Gruppe von Schafen hin, die vorsichtig näher kommen. Fast melancholisch gucken sie uns mit ihren gelben Augen an. Ihre Ohren leuchten rosa in der Abendsonne. Die Schafe kommen näher und rennen dann auf einmal wie auf Kommando wieder weg den Berg rauf. Hat der portugiesische Hund etwas falsch gemacht? Ja, er ist von hier gekommen, dann hat er die Schafe hier getrieben. Jetzt hat der Hund sie geholt. Dann kommen sie wieder. Die Schafe kommen zurück und hauen urplötzlich wieder ab. Was war der Grund? Der Hund. Ja, sie bleibt nicht dort. Das ist einfach eine Macke. Wenn du sagst, bleib, dann muss sie bleiben, weil wenn sie noch ein bisschen mehr Druck macht, dann sind sie weg. Darum ist es besser, wenn die Schafe irgendwo grasen, Hund anbinden, zu den Schafen gehen, dann kannst du in Ruhe Salz geben, weil sie kommen. Kilometerweit verteilen sich die Schafe über die Berghänge. Wie wendig sie sich mit ihren Streichholzbeinen über den holprigen Boden bewegen. Und mit welcher Ausdauer Mirja sie verfolgt und anlockt. Immer alles im Auge behaltend. Die Schafe, die Hunde, das Wetter. Es hängt ein Schaf, das mit dem Kopf immer rauf und runter, rauf und runter. Ja, ich sehe ich sehe schon. Ich sehe wieder nichts und sinke müde ins Gras. Wenn ich Salz gebe und sehe, dass noch eines hinkt, dann nehme ich es gleich und behandle es. Also Spritze ins Arsch. In den Po. Nein, nicht in den Po, in die Hüfte. Ja, ganz genau in die Hüfte. Ja, während Mirja allein weiter nach oben geht, um das hinkende Schaf zu versorgen, fangen wir anderen an, runterzusteigen und bauen einen mobilen Zaun ab. Er besteht aus Netzen, die an Fiberglasstangen befestigt sind. Sie müssen eingerollt und mit Steinen beschwert werden. Der Zaun hat verhindert, dass die Schafe zu weit talwärts laufen. Das dürfen sie jetzt wieder, denn oben hat sich der erste Schnee angekündigt. Ab jetzt geht es wieder langsam mit der Herde bergab. Auf dem Rückweg zur Hütte laufen Pascal und die Kinder barfuß den Berg runter. Jetzt müssen wir wieder an den Kühen vorbei. Einige sind in eine eingezäunte Quelle eingedrungen. Es ist die Quelle, die uns mit Trinkwasser versorgt. Alle helfen mit, die Kühe aus der Quelle rauszulocken. Oder besser gesagt, die Kälber, die angeblich nur schnuppern und schlecken wollen. Sie kommen direkt auf uns zu und sehen eigentlich schon ziemlich ausgewachsen aus. Ich habe großen Respekt vor ihnen. Genau wie Naemi. Ich habe keine Schuhe an. Das ist gefährlich. Kannst du mir sie anziehen? Ja. Während ich Naemi die Schuhe anziehe, kommen die Kälber immer näher. Achtung, Achtung. Pascal, der immer noch barfuß ist, geht schützend zwischen uns und den kontaktfreudigen Tieren entlang. Abendessen in der Hütte. Alle sitzen am großen Holztisch in der Küche. Eine besonders sparsame Energiesparlampe glimmt von der Decke herunter. Der Solarstrom reicht gerade fürs Licht und fürs Aufladen der Handys. Auf dem knisternden Holzofen dampft es aus riesigen Töpfen. Lange nicht mehr so einen Appetit gehabt. Müde falle ich die Treppe rauf. Zieh mich Krümel zum Fenster rein, denn wird deine Seele bei mir sein. Erst da habe ich daran denken. Bis auf Lorenz, der ein eigenes Zimmer hat, schlafen wir alle im selben Raum. Mirja liest den Kindern aus einem Buch von Astrid Lindgren vor. Wenn doch der Jonathan nicht dabei ist. Wie ein Mantra befördert mich ihre Stimme in den Schlaf. Um mir nicht zu helfen wissen. Der Hahn kräht vergeblich. Wir sind längst wach. Mirja und Lorenz sind schon bei den Herden. Okay, ich gehe zu deinen Hühnern. Kommst du mit? Naemi, Jael und ich bleiben in der Hütte. Es regnet und ist kalt. Und hier ist auch genug zu tun. Zum Beispiel die Hühner versorgen. Caruso ist der weiße Hahn. Hopp, hopp, geh raus. Ich will die Eier rausnehmen. Beim Holzstapeln stemmen die Mädchen mit erstaunlicher Kraft die schweren, in Stücke gesägten Baumstämme hoch und stapeln sie aufeinander. Am nächsten Tag bleiben wir alle in der Hütte. Der Regen ist stärker geworden und im Nebel müssen die Schafe auch mal allein zurechtkommen. Ja, ich denke, der Nebel, das ist wohl das Tückischste, weil die Wege, die sind zwar markiert, aber... Wenn der Nebel innen Minuten kann, der so dicht sein, dass du eben gar nichts mehr siehst, dann sitzt du am besten ab und wartest, bis er sich wieder verzieht. Und sonst hast du noch die Tiere, die dich da rausführen können. Ihre Orientierung ist viel besser als unsere. Bist du da daheim alleine? Ja, an so einem Tisch wie da auch. In das Schwitzerdütsch habe ich mich schon fast eingehört. Mit etwas Fantasie versteht man es ganz gut. Töff zum Beispiel ist ein Motorrad. Abitzali Petali, ein bisschen Petersilie. Und Seeli ist ein kleiner See. Wir sind ganz früh zu den Seeli. Das sind die drei Bergseeli. Dann sind wir dort baden und es ist warm gewesen. Und die Seeli sind auch warm gewesen. Und das hat Spaß gemacht. Manche Wörter allerdings geben Rätsel auf. Darf ich das Hüserli-Papier? Ich habe es nicht. Hüserli-Papier? Was ist das? Klopapier vielleicht? Papier mit Hüserli drauf. Ein Blatt, wo Hüserli drauf ist. Und es ist kein Klopapier. Hüserli-Papier ist Papier, wo Quadrate drauf sind, die einem helfen sollen, gerade zu schreiben. Fabienne, die hauptverantwortliche Schäferin, ist gestern Nachmittag aus Zürich zurückgekommen. Vom Schafenhütten leben ist in dem Sinne etwas schwierig, weil halt die Almzeit nur während 4 Monaten vom Juni bis im September dauert. Und deswegen muss man immer schauen, dass man im Winter auch eine Beschäftigung hat, der man nachgehen kann. Und meine Beschäftigung ist die, dass ich in der Entwicklungszusammenarbeit arbeite und die Stiftung, für die ich unterwegs bin, die Projekte zu besuchen. Die war einverstanden, dass ich diesen Sommer auf der Alm verbringe und von hier aus den Kontakt wahre mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten in Lateinamerika und Afrika. Wir haben hier in der Herde fast 400 Schafe, die kommen von 11 verschiedenen Besitzern und die bringen dann diese Tiere Ende Mai hoch auf eine Stufe, die noch nicht ganz alpin ist. Und da habe ich dann die Schafe entgegengenommen und zusammengefügt zu einer Herde. Am Anfang muss man die so ein bisschen mehr zusammenhalten. Und danach habe ich sie dann hochgenommen auf die Alm, wo sie dann freier unterwegs sind und auch grasen können. Und Lorenz, der Kuhhirte, mit den Kühen geht er schon wieder talwärts. Und wir sind immer noch oben. Dann bleiben wir alleine und er ist dann schon im Mainsees unten in der unteren Hütte. Die Schafe gehen langsam hinter den Kühen her und grasen nach. Erst Anfang Oktober sind sie wieder im Tal angekommen. Dann fällt oben auf der Alm wahrscheinlich schon der erste Schnee. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.